Leutze vor seiner Staffelei. Gleich zu Beginn sehen Sie eine Lithografie, angefertigt von Leutzes Malerfreund Henry Ritter von 1845. Ein Kanadier, der ebenfalls an der Kunstakademie arbeitete. Sie zeigt Leutze in seinem Düsseldorfer Atelier vor seiner Staffelei sitzend, gelassen, Zigarre rauchend, umgeben von allerlei indianischen Utensilien. Im Hintergrund an der Wand ist ein fertiges Bild zu erkennen. Es handelt sich um das Gemälde John Knox und Maria Stuart, das Leutze 1845 malte. Sie sehen diese originale, großartige Arbeit im folgenden Raum. Seit 1989 befindet sich dieses Gemälde in der Sammlung des Museums im Prediger als Dauerleihgabe des Landes Baden-Württemberg. An Leutzes Staffelei vorbei gelangen sie in den ersten von drei Ausstellungsräumen. In weitgehend chronologischer Abfolge bieten wir Ihnen einen Überblick zu Leben und Werk von Emanuel Leutze anhand von Gemälden, Zeichnungen, grafischen Arbeiten und Briefausschnitten.